Jemand anderen. Psst, psst, leise. Komm herein, Fanny. Ich habe draußen an meinem Korb den Schlüssel stecken lassen. Da habe ich noch Licht hier gesehen und habe geklopft. Das ist nett von dir. Ich will dir nämlich etwas sagen. Ich habe deinen Rat befolgt und habe den Bunnies abgewiesen. Wann denn? Eben jetzt. Vor 10 Minuten. Ich bin hingegangen zu ihm. Da saß er am Tisch, hatte eine Brille auf und las eine Zeitung. Da habe ich ihm einfach erklärt, dass ich mir es anders überlegt hätte. Jetzt machst du ein Gesicht, als wäre dir's nicht recht. Du hast mir's doch selber geraten. Bist du nicht doch ein bisschen voreilig gewesen? Ich habe Angst vor meiner Verantwortung. Aber Marius... Solch eine Partie macht man nicht alle Tage. Das ist nur der Vater. Er geht zu Bett. Um mich brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich krieg schon noch einen anderen. Marius! Ja? Mit wem sprichst du denn? Ich? Mit niemand. Ich räume nur auf. Du sprichst mal mit dir selber. Bist du mondsüchtig? Geh lieber ins Bett. Ja, ja. Und dreh den Bierhahn gut zu. Der tröpfelt immer. Ja, ja, ich dreh den Bierhahn zu. Wir sprechen morgen weiter davon, Fanny. Sonst kommt mein Vater am Ende noch herunter. Gute Nacht. Wenn du mich hinauswirfst, muss ich eben gehen. Ich werf dich doch nicht hinaus. Das ist dein gutes Recht. Sei nur nicht böse, Fanny. Komm, bleib noch 5 Minuten. Na, ich sehe ganz gut, dass du immer auf die Uhr schaust. Du erwartest jemand. Ich meine es gut mit dir wie ein Bruder. Du bist aber nicht mein Bruder. Aber doch beinahe. Nein, auch nicht beinahe, ganz und gar nicht. Doch, du bist für mich so gut wie eine Schwester. Ich will aber nicht deine Schwester sein. Was hast du denn, Fanny? Ich hab dich doch lieb, Marius. Dich und keinen anderen. Nimm wenigstens so viel Rücksicht und schau mich nicht an. Fanny. Und du, wie ist denn mit dir? Hast du mich nicht auch lieb? Ich weiß doch, dass du mich lieb hast. Ich weiß es ganz sicher. So sag's mir doch auch. Ich kann dich nicht heiraten, Fanny. Warum denn nicht? Vielleicht, weil du eine Freundin hast. Das ist doch kein Verbrechen bei einem jungen Menschen. Wer ist es denn? Ich habe schon die Wirtstochter aus dem Café de la Paix gefragt. Was hast du getan? Ob sie deine Freundin ist, habe ich sie gefragt. Aber sie hat mir geschworen, bei allem, was ihr heilig ist, dass sie dich gar nicht kennt und dass sie schon nächste Woche einen anderen heiratet. Die wird was Schönes von dir denken. Das ist mir ganz egal. Und jetzt passe ich Tag und Nacht auf, bis ich es herausbringe, wer es ist. Kann niemand ist, Fanny. Ach, red nicht. Du bist auf irgendeine Weise gebunden. Vielleicht hat sie ein Kind von dir. Nein. Oder vielleicht ist irgendeine üble Person hier aus der Altstadt und womöglich hast du Angst, dass sie mir was antut. Ist's das, Marius? Nein, das ist es auch nicht. Zerbrich dir nicht weiter den Kopf. Ach, du willst es nur nicht zugeben. Und du liebst sie eben ganz einfach. Ist sie denn so wunderschön? Fanny, ich schwöre dir, in meinem Leben spielt überhaupt keine Frau eine Rolle. Ja, dann magst du einfach mich nicht. Aber warum denn? Warum? Hast du vielleicht Angst, ich könnte eines Tages so werden wie meine Tante Zoe? Jetzt red keinen Unsinn, Fanny. Wenn ich überhaupt heiraten würde, dann dich und keine andere. Und jetzt frag mich nicht mehr. In ein paar Tagen wirst du alles erfahren. Bitte geh jetzt. Ich will aber jetzt nicht gehen. Ich will jetzt alles wissen. Du sollst mir sagen, was du gegen mich hast. Bin ich dir nicht hübsch genug, oder? Oder bin ich dir nicht reich genug, oder? Ja, was ist es sonst? Du kannst mich doch nicht traurig machen für nichts und wieder nichts. Sag mir dein Geheimnis, Marius. Du kannst mich doch nicht verstehen. Wie wenig du mich kennst. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir bei Gott, dass kein Mensch ein Wort von mir erfährt. Sprich, Marius. Gut, Fanny, ich glaub dir. Fanny, ich will auf Fahrt. Wohin denn? Nur auf Fahrt. Bombay, Samoa, Madagaskar. Ganz gleich wohin, nur weit, weit weg. Aber warum denn? Quält dich dein Vater? Nein, nein. Mein Vater hat seine Art, aber er hat mich sehr lieb. Und es wird mir schwer, ihn zu verlassen. Wer zwingt dich denn, auf Fahrt zu gehen? Nichts. Eine Lust. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ich kann dich nicht mitnehmen. Du willst aufs Meer? Das hat dir Picasso in den Kopf gesetzt. Nein. Picasso hat keine Schuld. Er läuft mir nur überall nach, weil er dieselbe Marotte hat. Aber das hat mich schon lange gepackt. Lange, ehe ich ihn kannte. Du warst damals noch drüben in Algier. Ich will dir erzählen, wie es gewesen ist, Fanny. Eines Tages hat hier vor unserer Kneipe ein Segler festgemacht. Ein Dreimaster. Mit viereckigen Segeln. Antillenholz hatten sie geladen. Holz, das außen schwarz war und innen ganz golden. Es roch nach Kampfer und Pfeffer. Sie kamen von einem Archipel, der heißt die Inseln unter dem Winde. Die Matrosen sind hier hereingekommen und haben von dort erzählt. Und dann haben sie mir Rum zu trinken gegeben. Der war ganz süß und der war gepfeffert. Und er roch nach Südsee. Und dann, nach ein paar Tagen, sind sie wieder weggefahren. Ich habe drüben in der Mole gestanden und dem Dreimaster nachgesehen, du. Schön war es. Es war Abend. Sie fuhren nach Westen, gegen die Sonne. Sie fuhren wieder nach den Inseln unter dem Winde. Damals hat's mich gepackt. Marius, sag mir die Wahrheit. Auf dem Schiff ist eine Frau und die willst du wiedersehen. Du kannst das nicht begreifen, ich hab's ja gewusst. Du willst also nur die Inseln kennenlernen? Ich möchte am liebsten nie dahin kommen, damit sie bleiben, wie ich sie mir gedacht habe. Ich habe Lust woanders hin. Es ist eine dumme Sache, eine Idee, die man nicht erklären kann. Ich habe Lust ganz woanders hin. Und darum willst du fort von mir? Ja. Nur darum? Nur darum. Marius, ich habe Angst gehabt, dass du mich nicht liebst. Auch vor anderen Frauen habe ich Angst gehabt. Aber diese Lust, davor habe ich keine Angst. Die ist nichts. Das ist ein Nichts, ein Kindertraum. Wenn du mich lieb hast, dann kuriere ich dich davon. Meinst du? Und wenn ich dich nicht heilen kann, dann wirst du eben Seemann. Da bist du auch nicht immer unterwegs. Dann warte ich eben auf dich. Wenn du mich wirklich liebst, Marius, dann ist das kein Hindernis. Liebst du mich? Ja, du liebst mich. Ja, ich liebe dich. Jetzt muss ich aber gehen, Marius. Sonst sieht mich noch jemand und sagt's meiner Mutter. Ja, geh, Fanny. kann dich nicht heimbringen, sonst sucht mich am Ende mein Vater. Aber die Laternen brennen ja noch. Gute Nacht, Fanny. Bis morgen. Du hast doch keine Angst? Nein, ich habe keine Angst, allein heimzugehen. Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt gehe, dass ich dich dann nicht wiedersehe. Was fällt dir ein? Morgen früh sehen wir uns ja wieder. Lass mich noch ein bisschen bei dir bleiben. Mein Vater wird uns hören. Lass mich noch da bleiben. Ich setze mich ganz still dort in die Ecke, während du aufräumst. Ich mache mich ganz klein, darf ich? Ich weiß noch nicht, was wir sagen sollen, wenn mein Vater herunterkommt. Gut, dann gehe ich. Aber schwör mir, Marius, dass wir uns morgen früh hier treffen. Ich weiß, dass es dumm ist, was ich da verlange. Aber schwör mir es beim Andenken an deine Mutter. Das darf man nicht, das bringt Unglück. Nur wenn man falsch schwört. Ich sehe schon, du willst nicht, du kannst nicht. Marius, du willst heute Nacht noch fort. Vielleicht. Sag nicht vielleicht, du weißt es sicher. Nein, sicher ist es noch nicht. Ein Matrose von der Coromandel ist von seinem Urlaub nicht zurückgekommen. Vielleicht wird ein Platz frei. Wenn er um Mitternacht nicht an Bord ist, trete ich an seine Stelle. Und jetzt wartest du darauf, dass man dich holt? Ja. Wohin fährt denn dieses Schiff? Nach Samoa. Und wie lange bleibt es fort? 10 Monate. Marius, ich flehe dich an, fahr später einmal. Auf einem anderen Schiff. Aber ich kann ja reden, was ich will. Du liebst mich ja nie. Doch, Fanny. Sonst wäre ich ja schon lange fort. Aber jetzt geht's nicht mehr anders. Ich fühle, dass ich fort muss. Ich kann das nicht begreifen. Weißt du, Fanny, wenn ich draußen stehe und sehe nach dem Horizont, dann ist's mir immer, als wäre ich schon gar nicht mehr hier. Jedes Schiff, das davon fährt, zieht mich hinter sich her, wie mit Tauen. Die Brust wird mir eng. Ich kann nicht mehr atmen. Glaub mir, ich habe dagegen angekämpft. Ich habe mir selber gesagt, dass das Dummheiten sind, kindische Einbildungen. Ich habe mir vorgestellt, wie glücklich ich sein könnte mit dir, aber es hat nichts geholfen. Das lässt mich nicht los. Einmal nachts bin ich aufgestanden und habe meine Sachen gepackt und bin hinüber zur Mole gerannt, als wäre dort ein Schiff, das auf mich wartet. Ich weiß selber nicht, wie das über mich gekommen ist. Vielleicht war es der Rumpf von den Inseln unter dem Winde. Vielleicht hat mich drüben auf der anderen Hälfte der Erdkugel einer verhext. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Ich kann die Verantwortung für dein Glück nicht übernehmen. Sieh mal, Fanny, jeder lebt nur einmal. Ich darf dir doch dein Leben nicht verpfuschen. Du verpfuschst es mir nur, wenn du fortgehst. Das glaubst du jetzt. Du wirst vergessen. Nie. Du weißt noch immer nicht, wie es mit mir steht, Marius. Immer habe ich nur dich geliebt. Schon wie ich klein war und noch Zöpfe hatte. Sei still. Nein, du musst alles wissen. Wie du zum Militär kamst, habe ich die Tage gezählt. Und um dir zu gefallen, habe ich nähen gelernt, damit du mich zu jedem Urlaub in einem neuen Kleid siehst. Und wenn du mit einem Mädchen gesprochen hast, hätte ich sie am liebsten umgebracht. Nie habe ich mir die Zukunft anders vorgestellt als mit dir. Ja, ich habe es gar nicht erwarten können, bis ich erwachsen war. Und jetzt habe ich jeden Morgen gedacht, heute wird er sprechen. Ich habe wahrhaftig auch alles getan, damit du nur endlich sprichst. Von Victor habe ich mir Blumen schenken lassen. Das weiß ich. Ich bin mit den anderen zum Tanzen gegangen. Schließlich habe ich sogar getan, als wollte ich den alten Panis heiraten. Und heute machst du endlich den Mund auf. Und da sagst du mir nun, du willst fort. Fanny, das hilft jetzt alles nicht mehr. Es ist nichts. Es ist nichts. Nein. Nein. Es ist niemand. Es fehlen noch 5 Minuten. Marius, ich flehe dich an. Zum letzten Mal. Fahr nicht heute Nacht. Bleib noch einen Tag oder zwei. Sieh, Fanny, wenn du zusehen müsstest, wie man mich in Handschellen abführt, dann würdest du auch nicht weinen. Du würdest mir Mut zusprechen und mich trösten. Nein, sei still, ich weiß schon, was du sagen willst. Du willst sagen, heute sei es ja mein freier Wille. Es ist nicht mein freier Wille. Lass mich fort, Fanny, vergiss mich. Ich werde auf dich warten. Tu's nicht. Ich werde immer wieder fort müssen, immer wieder. Marius! Marius! An Wenn du fährst, gehe ich ins Wasser. Der Matrose ist wieder da. Eben ist er zurückgekommen. Ja. Ja. Ist wieder da. Sei nicht traurig, Marius. Ich hab dich ja so lieb. Es soll nicht sein. Jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich will. Sie kann wiederkommen. Die Sehnsucht. Was ist? Du bist dran. Non, Monsieur Escartefigue. So, los doch. Ich weiß schon, César. Aber ich schwanke. Vielleicht schwankt er noch bis morgen früh. Dazwischen kann man ja eine Partie Dame spielen. Die Sache ist nicht so einfach. César, Sie haben 32. Und wie viel haben wir? 30. Wir kommen auf 34, Panis. Von dem Stich hängt's doch ab, ob wir gewinnen oder verlieren. Darum frage ich mich ja, ob Panis Herz sticht. Wenn du aufgepasst hättest, würdest du's wissen. Ich bin heute wieder gar nicht rasiert. Gar nicht rasiert. Also, dann sag ihm doch gleich Bescheid, César. Wenn du schon einmal dabei sitzt, dann zeig ihm doch gleich deine Karten. Ich zeige ihm doch nicht meine Karten. Ich habe ihm auch nicht Bescheid gesagt. Auf jeden Fall wird nicht gesprochen beim Spiel. Es ist verboten zu reden. Siehst du. Wenn das ein Turnierspiel wäre, dann wärst du schon längst disqualifiziert. Oh, also ich habe schon viel Turnierspiele gesehen, aber ich habe noch nie ein so dummes Gesicht gesehen wie deins. Du bist ja auch am Verlieren. Neid der Besitzlosen. Du siehst heute aus wie das Denkmal von Victor Hugo. Frag mich noch immer, ob Panis Herz sticht. Solch ein Idiot, der war noch niemals da. Du, also ich bitte dich, ihm keine Zeichen zu machen. Ich mache ihm Zeichen, ich singe und schlag den Takt dazu. Du hast nur in deine Karten zu sehen. Und du auch, Escartefige. Gut. Gut. Wenn du weiter Grimassen schneidest, dann schmeiß ich die Karten hin und gehe nach Hause. Regen Sie doch nicht auf, Panis, wir haben ja schon genug. Ich spiele wunderbar, Manille, und ich würde sofort ausspielen, wenn ich wüsste, ob Panis Herz sticht. Also es wird nicht gehustet beim Spiel. Ich huste ja nicht, ich überlege. Dann überlege ohne zu husten. Und damit Sie sich nicht wieder Zeichen machen, passen Sie auf Escartefige auf, Monsieur Brun. Ich passe auf César auf. Du bist ja klar, wie beleidigend das ist, was du da machst. Du passt auf mich auf wie auf einen Betrüger. Also wirklich, das ist nicht schön von dir. Nicht doch, César. Wenn ich dich beleidigt habe, verzeih mir, aber du hast mich herausgefordert. Hab ich herausgefordert, wenn du in dem Ton zu mir sprichst? Wenn du mich belauerst, als ob ich ein Schurke wäre? Also wirklich... Du brichst mir das Herz. Oh, nicht doch, César. Du brichst mir das Herz. Nicht wahr, Escartefige? Er bricht uns das Herz. Ausgezeichnet. Herz. Hältst du mich für einen Idioten? Du hast gesagt, er bricht uns das Herz und jetzt spielt er wahrhaftig Herz aus. Da hast du deine Karten. Mit einem Gauner spiele ich nicht. Wenn du aufstehst, habe ich schon lange gefrühstückt. Ich gehe. Diesmal glaube ich. Ist im Ernst böse? Du bist dumm genug. Er ist doch im Unrecht. Er ist im Unrecht, wenn er sich ärgert. Aber Sie sind im Unrecht, wenn Sie beschummeln. Und wenn man nicht mal mehr seine Freunde beschummeln kann, wozu spielt man denn da überhaupt? Das war eine wunderbare Idee mit dem. Es bricht mir das Herz. Ja, man darf ihm nicht böse sein. Seit 14 Tagen ist er nicht mehr derselbe, seitdem Fanny ihm einen Korb gegeben hat. Er sollte doch eigentlich einsehen, dass Marius und Fanny besser zusammenpassen. Warum haben Sie eigentlich die Verlobung noch nicht angezeigt? Ach Gott. Sicher nur, um Panis die Schmerzen zu ersparen, ja? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Sie sind doch nicht verlobt, weil Sie noch nicht mit den Eltern gesprochen haben. Und dabei sehen Sie sich den ganzen Tag in die Augen, als ob Sie schon die Hochzeitsnacht hinter sich hätten. Aber das ist ausgeschlossen. Sonst hätten Sie schon lange mit mir oder Honorin gesprochen. Da kommt Fanny gerade. Guten Abend, ihr Herren. Guten Abend. Na, gehst du schon schlafen? Oh nein, ich bringe erst meine Mama zum Bahnhof. Ah, fährt sie wieder einmal zu ihrem Schwager? Ja. Ist Marius schon weg? Nein. Willst du etwas von ihm? Er sollte mir nur helfen, meine Körbe wegtragen. Marius! Ja? Du sollst Fanny etwas helfen. Ja, ich komme schon. Hilfst du mir, die Körbe versorgen? Ja, natürlich. Komm, gehen wir. Kommst du heute Abend um 10? Sicher. Aber pass auf, dass deine Mutter den Zug nicht verpasst. Ich bringe sie selbst zum Bahnhof. Rein, dann geht's ja. Du, liebst du mich? Ja. Ich liebe dich. Also geh zurück, damit dein Vater nichts merkt. Gut. Auf 10. Ja, du hast recht. Fanny ist hübsch wie eine Blume. Aber wenn sie wüsste, wohin er heute Abend geht, würde sie sich die Galle an den Hals ärgern, die kleine Fanny. Warum? Er hat doch eine Geliebte und die besucht er immer. Ich vermute, deshalb hat er es nicht so eilig, sich zu verloben. So ein Donjuan. Ja, der macht sich jetzt fein für die Nacht. Was wissen Sie denn davon? Das werden Sie gleich sehen. Er kommt jetzt gleich und sagt, guten Abend, Papa, und dann geht er weg. Aber nachher brauchen wir nur an meiner Zimmertür zu horchen. Er geht ums Haus rum, durch die Seitengasse, steigt durchs Fenster wieder in sein Zimmer und schließt die Tür von innen ab. Warum denn eigentlich? Zu welchem Zweck? Und zu welchem Zweck, du Schlaumeier? Ich wecke ihn doch jeden Morgen um 8 Uhr. Wenn die Tür von innen verschlossen ist, denke ich, er ist drin und schläft und ich kann nicht nachsehen. Oh, das ist sehr gut ausgedacht. Ein geriebener Hund wie ein richtiger Seemann. Ja, wenn der heimkommt, steigt er durchs Fenster in sein Zimmer und tritt dann hier wieder ein, wie einer, der eben aufgewacht ist. Das habe ich aber erst vor 14 Tagen bemerkt. Und wie? Ja, Gott, ich bin auch mal eines Morgens so durch die Seitengasse gegangen und habe zufällig durchs Fenster gesehen. Ich habe ihm nichts gesagt, aber es machte mir so ein bisschen Spaß, ihn zu beobachten. Du, Cäsar, wer ist denn seine Geliebte? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben nur einmal davon gesprochen, aber ohne Einzelheiten. Ich bin sicher, dass es die Frau eines Seemanns ist. Warum? Weil er die ganze Nacht da bleibt? Also schläft doch der Mann nicht immer da. Ja, so. Offensichtlich. Psst, psst, psst, psst. Da kommt er. Ich gehe noch ein bisschen spazieren, Papa. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. Ja. Viel Vergnügen, mein Junge. Gute Nacht. Na und dann weiß doch alle Welt, dass es bei der Marine die meisten Gehörnten gibt. Wieso? Ich sage, in der Marine gibt es die meisten Gehörnten. Und du spielst aus. Was denn? Was hast du denn? Habe ich dich verletzt? Oh, dann bitte ich um Verzeihung. Wen bittest du um Verzeihung? Den Seemann oder den Gehörnten? Alle beide. Und du glaubst, es genügt, sich lächelnd zu entschuldigen? Warum fühle ich es richtig doch nicht auf? Ich werfe dir doch nicht vor, dass du ein Seemann bist. Ein Gehörnter. Und außerdem weiß es doch alle Welt. Monsieur Brun hat es nicht gewusst. Nein? Aber ja, er hat's gewusst, nicht wahr, Monsieur Brun? Sie wussten, dass Escarte Fiege Hörner trägt. Ob ich Hörner trage oder nicht, geht dich gar nichts an. Das ist meine Privatangelegenheit. Aber ich verbiete dir, die französische Marine zu beleidigen. Und nach den Worten, die du gesagt hast, kann ich nicht mehr mit dir Karten spielen. Aber Felix... Ich bin nicht dein Felix. Ich will nichts hören. Ich werde mich morgen früh hier einfinden, um deine Entschuldigungen zu empfangen. Guten Abend, Monsieur Brun. Aber Kapitän... Drängen Sie mich nicht, Monsieur Brun. Aber wenn du Entschuldigungen willst, dann kann ich sie dir doch gleich geben. Nein, ich verlange überlegte Entschuldigungen. Du musst dir Rechenschaft geben über die Schwere deiner gemeinen Anwürfe. Oh, das ist doch alles in die Luft geredet. Es fällt mir ja nicht ein, die französische Marine zu beleidigen. Im Gegenteil, ich bewundere sie, ich liebe sie. Das mag ja sein, dass du die französische Marine liebst, aber die französische Marine scheißt drauf. Oh, ein sensibler Mensch. Ja, was ist? César, schauen Sie sich das mal an. Kennen Sie das? Ja, das ist doch der Gürtel von Marius. Was ist denn los? Ist ihm was passiert? Auf dem Lumpen passiert schon nichts. Aber er ist mir noch lieber als irgendein anderer. Wir müssen die beiden sofort verheiraten. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf, Honorine. Und sagen Sie endlich, was los ist. Na, das können Sie sich doch denken. Gar nichts kann ich mir denken. Na, also, ich fahre doch jeden Dienstag nach Aix zu meinem Bruder und komme dann am Donnerstag früh mit dem 10 Uhr Zug zurück. Aber heute Morgen habe ich in Aix Monsieur Charpentier getroffen. Der war mit seinem Automobil drüben und hat mich dann auf dem Rückweg mitgenommen, sodass ich schon um 7:30 zu Hause war. Da sehe ich auf dem Tisch im Wohnzimmer eine Flasche und zwei Gläser stehen. Und auf einem Stuhl daneben diesen Gürtel. Ja, so. Na, so ein Gürtel beweist ja noch nichts. So, der beweist nichts. Ich gehe zu Fannys Zimmer, stoße die Tür auf und verflucht noch einmal, heilige Mutter Gottes, meine Fanny mit diesem Lümmel im Bett. Ja, na, und was hat er denn gesagt? Die haben mich doch gar nicht gesehen. Ich habe kein Wort rausgebracht. Sie schliefen. Ich habe mich so geschämt. Ich bin ganz leise wieder rausgegangen. Nette Sachen macht der Marius, nette Sachen. Ich sehe da fürchterliche Dinge kommen. Die endet noch wie meine Schwester Zoe. Oh, sagen Sie das nicht, Honorine. Da könnte ich ja niemals meine Einwilligung geben. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Honorine ist doch besser als ein Beinbruch. Das hätte mir einer sagen sollen. Die mit ihrem Unschuldsblick. Ein Kind. Hoffentlich kriegt sie keins. Lassen Sie diese Witze, Sie herzloses Tier. Sehen Sie denn nicht, dass das fürchterlich ist, was da passiert ist? Ich bin ganz durcheinander. Ja, mir klappern die Zähne. Ich bin ganz außer mir. Was wollen Sie denn trinken? Wermut-Zitronen mit einem großen Schuss Cognac. Ja, großen Schuss Cognac. Na, dann trinken Sie mal. Dann wollen wir die ganze Situation mal in Ruhe betrachten. Aber an der Situation ist doch gar nichts zu betrachten. Ich hau ihm die Hirnschale ein. Umbringen werden Sie doch deshalb nicht, Honorine. Ich verstehe ja Ihre Aufregung. Aber was ist denn schließlich so Furchtbares passiert? Die zwei werden eben in 14 Tagen heiraten. Da ist doch alles wieder gut. Regen Sie sich doch nicht so entsetzlich auf. Sie bringen sich ja noch um. Es kann gar nicht anders sein. Der muss sie vergewaltigt haben. Ja, ja, ja. Sicher. Und wahrscheinlich hat sie nicht laut genug um Hilfe geschrien. Kommen Sie, Honorine, noch einen Schluck. Cognac. Aber pur, pur. Das ist in Jugend, Honorine. Das geht schnell vorbei. Da muss man nicht immer so streng sein. Ich glaube, er kommt. Er klettert durchs Fenster. Den will ich nicht sehen. Den hau ich zu Puppendreck. Das tät ich nicht. Was machen Sie mit einem Schwiegersohn aus Puppendreck? Honorine, also jetzt gehen Sie mal durch den hinteren Ausgang. Hören Sie auf zu weinen. Die zwei werden eben heiraten. Und wenn Sie sich die Augen abtrocknen wollen, dann nehmen Sie das Küchenhandtuch. Ist doch ganz frisch. Hab's eben erst hingehängt. Ja, nette Sache. Ja, mein Sohn. Moin, Papa. Guten Morgen, Kleiner. Na, bist du endlich aufgewacht? Wieso? Wie spät ist denn? 9 vorbei. 9? Donnerwetter. Weißt du, ich habe heute Nacht im Bett so lang gelesen. Aha. Als ich das Buch zugemacht habe, wurde es schon hell. So. Ja, ich habe dir so und so oft gesagt, dass das zu anstrengend ist. Damit macht man sich doch die Augen kaputt. Du siehst wieder mal miserabel aus. Schwarze Ringe hast du um die Augen. Tatsächlich? Mhm. Wenn ich nicht selber sähe, dass du gerade aus deinem Bett kommst, würde ich allerlei vermuten. Warum hast du denn nicht 7 geklopft? Ich hab geklopft. Und gerufen habe ich auch. Aber du hast geschlafen wie ein Murmeltier. Geschnarcht hast du, dass die Wände gezittert haben. Das ist ja aber gar nicht möglich. Warum? Ich meine, das wundert mich. Ich schnarch doch sonst nie. Sogar die Gäste haben darüber gelacht. Ich habe zu dir hineingehen wollen, aber die Tür war verschlossen. Ja, das habe ich eben gemerkt. Ich muss in Gedanken den Schlüssel umgedreht haben. In Gedanken, so. In Gedanken. Na, da wollen wir mal erst zusammen frühstücken. So. Du, warum ziehst du denn immer deine Hose hoch? Ja, ich bin in der letzten Zeit ganz mager geworden. Du liest eben zu viel. Wenn du weiter die Nächte durchliest, dann wirst du noch mager wie ein Stockfisch. Warum trägst du eigentlich keinen Gürtel? Ich muss mir mal einen kaufen. Ja, tu das. Sag mal, Marius, was macht denn eigentlich deine Freundin? Weißt du, die sich immer umbringen will? Kommst du mit der noch öfter zusammen? Ja, ziemlich oft. Alle Achtung. Hast du ihr jetzt endlich erzählt, dass du heiraten willst? Erzählt habe ich ihr noch nicht, aber ich habe mal sowas durchblicken lassen. Ja. Ja. Du bist ja dieser Dame gegenüber sehr rücksichtsvoll. Aber Fanny gegenüber bist du es weniger. Wieso? Ja. Die lässt du warten. Du hast doch fest vor, sie zu heiraten. Ja, das habe ich fest vor. Na. Dann wundert mich nur, dass der Termin noch nicht feststeht. Weißt du, Papa, das ist ganz komisch. So oft ich mit Fanny davon anfange, verschiebt sie immer den Hochzeitstag. Das hat noch Zeit, sagt sie jedes Mal. Sie? Warum? Kann mir es auch nicht erklären. Vielleicht hat sie doch Reue wegen Panis. Die pfeift doch auf diesen armen Greis. Dann begreife ich nicht, warum. Also, ich weiß ganz genau, wer Schuld daran hat. Du. Ich? Ja, du. Wieso denn? Marius, du kennst die Frau noch nicht. Die merken alles, die spüren alles. Die haben Fingerspitzen. Die Fanny spürt ganz genau, dass dir es mit dieser Heirat nicht eilt. Und deshalb sagt sie aus Stolz, das hat noch Zeit. Aber wenn du morgen früh die Trauung bestellst, dann kann ich dir sagen, dann ist die Fanny noch vor dem Küster in der Kirche. Vielleicht hast du recht. Nicht vielleicht, ich hab recht. Ich hab recht. Also ja, sprich mit ihr. Und zwar ernsthaft. Warte keinen Augenblick länger. Denk an die Geschichte mit dieser Zoe. Die war auch nicht schlechter als ein anderes Mädchen. Wie kannst du denn das vergleichen? Alles wiederholt sich, mein Junge. Die Zoe war ein reizendes junges Ding. Ein bisschen kokett vielleicht, aber ganz anständig. Dort drüben in der Zündholzfabrik hat sie gearbeitet. Ich sehe sie noch hier vorübergehen mit ihrem großen Strohhut. Alle Männer guckten nach ihr. Die hatte wohl Charme. Aber man hatte nichts nachsagen können. Nicht das Geringste. Und dann eines Tages ist ein spanischer Matrose hier aufgetaucht, in den hat sie sich verliebt. Sie war fest überzeugt, er würde sie heiraten. Na, und dann haben sie sich eben einen Vorschuss auf später gegönnt. Und eines Morgens war er weg. Er hat sie sitzen lassen? Jawohl. Und da war meine Zoe nicht mehr zu halten. Da ging's reißend bergab. Weißt du, wenn eine Frau erst mal enttäuscht worden ist, dann glaubt sie an keinen mehr. Und wenn sie Blut in den Adern hat, dann wird sie eben schlecht. Und mit der richtigen Liebe, das ist wie mit den Streichhölzern. Nur für einmal da. Warum erzählst du mir das eigentlich alles? Um dir zu sagen, dass du Fanny nicht an der Nase herumführen darfst. Du begreifst. Ja, ich begreife. Versteh mich recht, ich habe keinen Verdacht. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Aber wenn auch nur das Geringste zwischen euch gewesen ist, dann heirate sie. Und zwar so bald wie möglich. Ja, ich spreche heute noch mit ihr. Ja, sprich mit ihr und dräng auf diese Heirat, so sehr du kannst. Denn wenn dich meine Meinung interessiert, dieser spanische Matrose, das war ein Schwein. Ach, übrigens, da. Das ist dein Gürtel. Du brauchst dir keinen neuen zu kaufen. So. Und jetzt frühstücke ich in der Küche weiter. Ja, Papa. Marius! Psst, nicht so laut. Was ist denn los mit dir? Heute Nacht habe ich drüben an deinem Fenster geklopft und vorhin auch wieder. Aber du warst nicht da. Wo steckst du denn die ganze Zeit? Was gibt es denn Neues? Oh, allerhand, es ist soweit. Gestern Abend ganz spät ist aus Paris der Befehl zur Ausreise gekommen. Wir fahren. Die Malesiel? Wer denn sonst? Dieses Mal klappt es. Du wirst zwischen Himmel und Erde schwimmen. Du wirst sie sehen, die Inseln. Und du wirst sehen, es ist noch viel schöner, als du gedacht hast. Mach schnell, Marius. Ich kann nicht. Was hast du denn? Ich kann nicht. Was heißt das, du kannst nicht? Ich kann nicht mit euch fahren. Was heißt denn das? Ich habe ein ärztliches Attest. Und das sagst du mir jetzt? Ich habe nach einem Ersatzmann gesucht. Ich habe ja nicht gedacht, dass es plötzlich so schnell geht. Das ist nicht sauber von dir. Dein Glück, dass die Malesiel keiner großen Gesellschaft gehört. Bei denen würde dir der Wisch dann nichts nützen. Aber in Gottes Namen, ich stehe gut mit dem ersten Offizier und bringe die Geschichte schon wieder in Ordnung. Aber offen und ehrlich bist du nicht gewesen. Denken Sie nicht schlecht von mir. Glauben Sie nicht, ich sei feige. Für mich gehört mehr Mut dazu, hier zu bleiben. Zum Schnaps einschenken gehört nicht weiter viel Mut. Ich kann mir schon denken, was dahinter steckt. Ein Weib natürlich. Ja. Ich bleib wegen Fanny. Ist das die mit den Muscheln? Ja, die. So ein Blödsinn. Frauen gibt es überall. Du bildest dir ein, dass du die liebst. Nur weil du zufällig hier bist. Aber sei erst 3 Tage auf hoher See. Ich darf nicht fort. So. Da hast du aber einen schönen Blödsinn gemacht, das kann ich dir sagen. Es wird dir leid tun. Es tut mir schon jetzt leid genug. Ich weiß, was mich erwartet. Immer werde ich an die fremden Länder denken. Ganz allein werde ich daran denken, ohne was zu sagen. Schlimm für dich und für sie. Daran wirst du kaputt gehen. Ich will nicht mehr daran denken. Lassen Sie mich. Ich danke Ihnen noch einmal recht schön. Und seien Sie nicht böse. Gehen Sie jetzt. Sie müssen fort. Bis zur Mole ist es weit. Wir liegen doch gar nicht mehr an der Mole. Mach doch die Augen auf. Die Malesiel ankert gleich hier in der Nähe, dem Rathaus gegenüber. Was? Wahrhaftig? Also, wenn du dich noch anders entschließt, es sind bloß 2 Schritte. Nein, nein, nein. Nein, es muss schon dabei bleiben. Schade. Leb wohl, Marius. Leben Sie wohl. Es wird dir leid tun. Lieber Gott im Himmel, mach, dass ich nur einmal Schiffsplanken unter mir fühle und die Segel im Winde klatschen höre. Lass mich einmal die Sterne sehen, drüben, auf der anderen Seite der Erde. Lass mich einmal in den Palmen die goldenen Vögel singen hören. Dort, auf den Inseln. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme! Marius! Marius! Ich habe alles mit angehört, Marius! Fanny! Fanny! Fanny! Dass du mir dieses Lokal nicht mehr betrittst! Was hast du denn? Glaubst du, ich weiß nicht, warum du hierher gerannt bist? Mama! Es gibt keine Entschuldigung. Hättest du nicht warten können bis zur Hochzeit? Ich sehe schon, mit dir wird es gehen wie mit meiner Schwester Zoe. Die hat auch meiner armen Mutter das Herz gebrochen. Wein doch nicht, Mama. Ich weine ja gar nicht. Du kannst das nicht verstehen. Da gibt es nicht zu verstehen. So fängt es an. Erst kommt der eine, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte. Du, das sag ich dir, der Marius soll das sofort in Ordnung bringen. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie einen Revolver in der Hand gehabt, aber den treffe ich, das kannst du ihm von mir bestellen. Was heißt denn das? Ich werde es ihm selber sagen. Maris! Mama! Nein, jetzt kriegst du keinen Kuss. Der soll sich nicht mehr bei mir blicken lassen und da hinten stiehlt einer meine Muscheln. Hey, sieh! Bei mir werden keine Muscheln gestohlen. Was ist denn das? Eine Freckheit, Fanny! Fanny! Fanny! Die Sache ist entschieden. Marius fährt nicht. Eben hat mir es der Obermacht gesagt. Nun sei aber nicht mehr traurig. Wenn er jetzt nicht fährt, fährt er das nächste Mal. Er denkt ja gar nicht daran. Wenn ihr erst einmal verheiratet seid, dann wirst du ihn halten. Oder glaubst du am Ende, er hat dich nicht lieb? Oh doch, er hat mich lieb. Ich habe ihn vorhin gehört. Da ist der Mann von der Malesiel gekommen und hat ihn holen wollen. Ganz blass ist er geworden, wie er erklärt hat, dass er nicht mit kann. Meinetwegen bleibt er da. Ganz allein meinetwegen. Ja, aber warum bist du denn dann so traurig? Weil er unglücklich wird. Ich habe ja alles versucht, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, aber es geht einfach nicht. Es steckt zu tief in ihm drin. Da hilft alle Liebe nichts. Ich kann nicht mehr tun, als ich schon getan habe. Ich will nicht, dass er unglücklich wird. Er ist frei. Aber, Aber sei doch nicht so voreilig, Fanny. Überleg dir's. Ja, ich hab's mir einen ganzen Monat lang überlegt. 30 Nächte habe ich gebetet, lieber Gott, lass ihn bei mir bleiben. Lieber Gott, lass ihn nicht auf Fahrt. Lieber Gott, ich will nie wieder etwas von dir bitten, aber lass ihn bei mir bleiben. Ach, Unsinn, Fanny. Sieh mal, ich... Nein, Panis. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Aber er muss jetzt fort. Ist vielleicht ganz gut so. Er muss jetzt fort. Mit diesem Schiff. Und was wird aus dir? Was soll ich tun? Soll ich ins Wasser gehen? Sieh mal, Fanny. Ich verstehe das nicht so ganz. Vielleicht hast du recht. Es ist gut, wenn er jetzt fährt, aber sieh mal, wenn du dann immer allein bist und immer so traurig, dann wär's vielleicht das Beste, du hättest einen Haushalt und hättest ein großes Geschäft zu beaufsichtigen. Was meinst du? Hm? Das kannst du nämlich immer haben, Fanny. Immer ist einer da, der dich verwöhnen und trösten möchte. Nach dem brauchst du nicht lang zu suchen. Nein, Panis. Das ist alles ganz gut und schön gemeint, aber das ist unmöglich. Ich gehöre doch ganz zu ihm. Mit allem. Ich habe nur ihn lieb. Ich kann nur ihn lieben. Und ich kann auch nur an ihn denken. Fanny! Fanny! Ja? Fanny, geh. Ruf deine Mutter herein. Ich muss mit ihr reden, es ist höchste Zeit. Da braucht ihr mich nicht. Ich warte vor der Tür. Eilt es dir denn wirklich so sehr, Marius? Ja, es eilt. Aber mir nicht. Überhaupt drängt es mich nicht zu dieser Heirat. Ruf deine Mutter, Fanny. Warum sagst du, dass es dich nicht zu dieser Heirat drängt? Es ist ein ernster Schritt, Marius. Man bindet sich fürs ganze Leben. Fürs ganze Leben. Ja, ja, das weiß ich. Hast du mich dafür auch lieb genug? Das ist die Malesiel. Ich weiß. Ich kenne sie am Ton. Die fährt in die Südsee. Ich bin in die Mannschaftsliste eingetragen. Ich brauche nur meinen Reisesack zu nehmen. Er ist gepackt. Es sind bloß 2 Schritte. Gleich fahren sie ab. Aber ich gehe nicht. Ich bleibe. Meinetwegen? Ja. Deinetwegen. Auf wie lange, Marius? Wenn du mir hilfst, für immer. Vielleicht. Du bleibst nicht aus Liebe allein, Marius. Du bleibst aus Anständigkeit. Warum? Ich bin freiwillig zu dir gekommen. Du hast gar keine Verantwortung. Ich will kein Opfer von dir. Brauch nicht so große Worte. Aber ich denke auch an mich. Ich will keinen Mann, um den ich zittern muss. Geh. Draußen liegt die Malesiel. Es sind nur 2 Schritte. Führ mich nicht in Versuchung, Fanny. Sag nicht solche Dinge zu mir. Komm. Komm, halt mich fest. Deck mir die Augen zu und halt mich fest. Mit aller Gewalt. Fühlst du es denn nicht? Jedes Wort, das du sagst, ist gefährlich. Du hast mich doch lieb. Ja. Ich hab dich lieb. Aber ich will offen zu dir sprechen. Weißt du, Marius, damals vor ein paar Wochen habe ich wenig gewusst, aber jetzt sind mir die Augen aufgegangen. Du willst mich nur prüfen, du willst nur sehen, was ich tue. Du spielst bloß mit mir, aber das kannst du dir schenken, das halte ich nicht aus. Ich spiele nicht mit dir. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und was würdest du anfangen, wenn ich gehe? Das lass nur meine Sorge sein. Das habe ich alles wohl überlegt. Wohl überlegt? Was soll denn das heißen? Meinst du Panis? Ja. Du willst doch nicht wirklich Panis heiraten? Warum denn nicht? Ihn oder einen anderen? Es ist ja gleich. Das ist ja nicht möglich. Panis weiß alles. Ich habe ihm alles gesagt. Was? Was? Du hast ihm alles gesagt? Wiederhol das noch einmal. Ich habe ihm alles gesagt. Wann hast du mit ihm gesprochen? Öfter. Also, du hast ihn gar nicht abgewiesen? Du hast gelogen? Ja. Ich hab's nicht meinetwegen getan, Marius. Man denkt doch auch an seine Familie. Meine Mutter ist nicht mehr die Jüngste. Wie lange wird sie noch arbeiten können? Liebe ist vielleicht sehr schön, aber es gibt doch auch noch etwas Wichtigeres. Also während ich mich abgequält habe, habt ihr euer Geschäft in Ordnung gebracht. Marius, es ist noch Zeit. Komm doch, Marius. Kehr dich fort, du Lumpenkerl. Ich komme. Du fährst? Jeder geht zu dem, was er liebt. Du heiratest das Geld von Panis und ich gehe aufs Meer. So ist es am besten für uns beide. Marius, küss mich. Komm, Marius, komm. Ja, komm. Du lässt ihn gehen? Du lässt ihn wirklich gehen? Da hat doch sein Vater noch ein Wort mitzureden. Cesar! Cesar! Warum kommst du zurück, Marius? Mein Vater steht drüben am Schiff. Ich kann nicht vorbei an ihm. Was soll ich nur machen? Sie binden schon die Taue los. Marius, schnell, steig durch das Fenster und lauf hinten herum. Du kennst ja den Weg. Inzwischen spreche ich mit deinem Vater und halt ihn zurück. Geh, Marius, geh. Ja. Fanny, was ist denn los? Bernice erzählt wieder eben, Marius gehe auf die Malaisie. Aber keine Rede, César. Er ist nur auf den Bahnhof gegangen und holt einen Korb Austern für mich. Ich habe ihn selber hingeschickt. So. Du bist ja ganz blass, Fanny. Hat Marius mit dir gesprochen? Ja. Na und? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Na, endlich. Da bin ich aber froh. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin. Da bekomme ich eine hübsche Schwiegertochter. Och, es gibt schon noch hübschere. So, ich kenne keine. Du, auf den Tag habe ich schon lange gewartet. Du ahnst gar nicht, wie lange schon. Vielleicht schon einen ganzen Monat? Ja, schon viel länger. Ja, und jetzt ist es nur wirklich soweit. Komm her, Mädchen, gib mir einen Kuss. Und nun wollen wir am Quai spazieren gehen. Alle Leute sollen uns sehen. Ich bin ganz stolz auf dich. Wenn aber Gäste kommen. Die können warten. Komm mit hinüber zur Malaisie. Die fährt gleich ab. Nein, nein, wir müssen hier bleiben. Wir haben Wichtiges zu besprechen. So, was denn? Wie es mit der Wohnung wird. Da sieht man gleich die praktische Frau. Die denkt an alles. Du, das habe ich mir alles schon lange überlegt. Ihr wohnt natürlich hier bei mir. Meinst du vielleicht, ich will hier versauern? Also pass auf, ich nehme natürlich hier unten das Zimmer von Marius und ihr kriegt nun meins. Sie fahren ab. Lass sie fahren. Du, mein Zimmer ist viel größer, das kann man sehr nett einrichten. Ja, ich werde es schon hübsch machen. Ja, und gleich daneben ist dann noch ein kleiner Raum. Jetzt stehen da nur ein paar Kisten drin. Aber weißt du, was da hineinkommen soll? Oh. Was hast du denn? Ist er nicht gut? Ja, komm, komm, trink einen Cognac. Aber Fanny, was ist denn mit dir? Was ist denn? So. Marius. Marius. Wo bleibt denn der Kleine? Wo bleibt denn der Kleine?